Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap News vom 2. November berichtete, dass die Demonstration der USA-Koreaner für den Rücktritt der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye vor dem Generalkonsulat Südkoreas in Los Angeles weitergeht. An demselben Tag gab es auch in Washington eine Demonstration der USA-Koreaner. Die Organisationen der USA-Koreaner erklärten, dass sie am 12. November in Solidarität mit dem Kampf für die Generalmobilmachung der Bevölkerung in Südkorea überall in den USA die groß angelegten Kundgebungen abhalten werden. Am 29. Oktober kritisierten die Kanada-Koreaner auf einer Kundgebung in Toronto die falsche Staatsverwaltung durch Park Geun-hye und verlangten ihren Rücktritt. Am 1. November führten die südkoreanischen Studenten in den USA und Australien Demonstrationen zur Verurteilung der Korruptionsaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil durch und gaben die Erklärungen ab.